Mondsteinflug, der Sailor-Moon-Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und herzlich willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor-Moon-Podcasts Deutschlands. Heute mit dem zweiten Teil von wahrscheinlich einem der besten Sailor-Moon-Zweiteiler Deutschlands. Wir haben den ersten Teil schon hochgeladen. Ihr solltet ihn unbedingt gehört haben, bevor wir hier einsteigen. Dringend empfohlen, das Musical ist kompliziert und wir haben viel dazu erklärt. Unser Gast heute ist Leni von Grace My Heart wieder. Und wenn ihr also den ersten Teil schon gehört habt und wieder dabei seid, freue ich mich sehr und wünsche euch viel Spaß. Gut, der zweite Akt geht mit einem Lied los, was ich auch sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde es super, weil Lamia. Ja. Einfach bei Lamia, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ein Duett zwischen Tomoe und Lamia, wo sie nochmal sagen, sprechen sie sich eigentlich die ganze Zeit, ja, wir sind so super, wir haben das geschafft. Und jetzt hält uns gar nichts mehr auf. Und dann kommt ja auch schon die Stimme von ihrem Oberboss, sage ich jetzt mal. Der Balkan, der wird auch im dritten Musical noch sehr wichtig werden. Und der sagt dann auch passenderweise, ja, ihr habt jetzt genug euch selbst gelobt. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ihr es wirklich alles so gut hinkriegen werdet. Ach, ja, genau. Oder, dass sie ihre Stellung nochmal rechtfertigen. Und Lamia sagt, natürlich kriegen wir das hin. Also man muss sagen, alle Szenen in Tomoes Labor sind gut. Alle Lieder, die die Schurken haben, sind gut. Es ist immer gut, ja. Chibiusa betet zu ihrer Mutter als nächstes, wo ich sage, okay, der Göttinnenstatus ist damit bestätigt, oder? Von Neo Queen Serenity. Und sie scheint also immerhin ihren Fehler einzusehen. Ist süß. Auf jeden Fall. Ja. Und sagen, ja, durch meine Schuld wurde Ami noch gefangen genommen. Ne? Also sie sieht es halt schon irgendwie ein. Und ich finde, man kauft der Aya nur die Emotionen auch sehr gut ab. Sie ist super. Und jetzt kommt die sehr, sehr schöne Hotaru und Chibiusa-Szene. Und das hat mir richtig gut gefallen. Sie reden über Hotarus Job als Sailor Saturn. Und ich war überrascht, dass sie alle schon wissen, dass sie Saturn ist. Aber man sieht eben, ich finde es schön, dass sich mal eine Gedanken macht über ihren Sailor-Job und gerade Hotaru. Und man sieht, wie viel besser sie es hat in den anderen Kontinuitäten, wenn sie von den Autors erzogen wird. Da, und hier ist sie eben, sie wird von dem alten Tomoe aufgezogen und man sieht, dass da hat sie es schwer. Sie steht schon ziemlich in vielem alleine da. Vor allem, sie versteht ihre Mission ja auch nicht, weil das heißt ja auf der einen Seite, wenn Saturn erwacht, wird die ganze Welt untergehen. Und das möchte man als Zwölfjährige für mich natürlich auch nicht, wenn man dann die Kriegerin ist, dass dann die ganze Welt untergeht. Aber wir haben auf jeden Fall auch nochmal über Hotaru geredet und es ist eine ganz andere Hotaru hier, weil sie eben den Einfluss von den Autors nicht hat. Und da wendet sie sich viel stärker Chibiusa zu. Und das erinnert mich an die dritte Staffel, finde ich sehr schön. Auch schön. Ich fand ja auch eigentlich immer die Vater-Tochter-Beziehung von Tomoe und Hotaru ganz schön, weil Tomoe hatte ja im Anime durchaus seine wachen Momente, wo er nicht so ganz wahnsinnig sehr gut gefallen. Und man hat das am Anfang bei Ryoji so ein bisschen das Gefühl, weil ja auch gesagt wird am Anfang, ja, wir brauchen die Sternkristalle und ein ganz reines Herz ist hier in der Nähe und er so, oh Gott, aber nicht Hotaru, oder? Und da merkt man, dass es vorhanden ist. Sie und das finde ich eigentlich schön. Sie haben schöne Szenen in dem Mew. Auch Hotaru und ihr Vater, wenn sie aufeinandertreffen und er eine sehr väterliche Reaktion hat, seine Stimme wird weich und sie sagt, ich erkenne dich gar nicht wieder. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Das ist sehr tragisch auch, finde ich. Ne? Aber ich mag die Vater-Tochter-Beziehung von den beiden irgendwie und es kommt einfach zu selten irgendwie rüber. Das ist so richtig das dritte Staffel-Feeling, was man hier hat. Das ist ein interessantes AU eigentlich in diesem Mew, dass sie schon Sailor Saturn ist, aber noch in dem alten mit dem Tomoe, in der Tomo-Familie aufgewachsen ist. Das ist interessant und gibt eine schöne Chibiusa-Hotaru Szene-Freundschaft. Ja, und dann kommt etwas wieder sehr Wichtiges, was mir nie aufgefallen ist, was mich auch meine Freundin Vampirrutscher mir darauf bringen musste. Dann kommt auf einmal eine Fledermaus und wirft den beiden einen Schlüssel zu. Und diese Maus ist natürlich Dracul, weil der kommt öfter mal als Fledermaus am Anfang über die Bühne. Und es ist mir nie aufgefallen, dass Draco den beiden hilft. Ja, das habe ich auch nur durch die anderen Podcasts gemerkt, dass die gesagt haben: Moment, wer schickt eigentlich diesen Schlüssel? Das kann ja nicht Serenity sein. Und die sind auch Weil alle zu Serenity dem würde keine Schluss Fledermaus gekommen, schicken. das muss Dracul sein, ja. Und dann merkt man wieder, dass er eher so der stille Beobachter ist. Er weiß noch nicht genau, auf welche Seite er sich stellt und warum, und er beobachtet lieber, was die jetzt machen. Tibios und Notaro sind befreit, die können aus ihrem ziehen. Sie flüchten, Dann ja. kommt die nächste Szene, wo Usagi wahnsinnig, wahnsinnig nicht nervig ist, finde ich. Weil sie überhaupt hat. Ja, die ganze Szene im Regen, wo sie mit Mamoru, was wäre, wenn du verschwindest? Das wäre ja so schlimm. Und dann fängt er mit diesem unsäglichen Geblubber an, dass sie nur in den Spiegel. Spiegel schauen muss und der Ja. Spiegel kommt nie wieder. Einerseits haben wir ja das Spiegelthema schon mal gehabt und das ist ja das Nelenia-Thema, ist das Spiegelthema. Es mischen sich sehr viele Schurkenthemen hier ja rein. Wir haben ein Hypnose-Thema, wir haben ein Spiegelthema, wir haben ein Starseed-Thema. Das sind ja ganz viele verschiedene Staffeln eigentlich. Die dritte und die vierte werden hier ein bisschen verrührt. Und es kam dann nicht mehr. Ich habe jetzt erwartet, ja, er stirbt und sie schaut in den Spiegel und genau das passiert. Aber es passiert eben nicht. Es ist nur Geschwätz. Und es wird ewig auf diesem Spiegelthema rumgekaut. Dass es einfach nur ein Pan sein soll an die vierte Staffel. Oder ob Mamoru versucht hat, irgendwie romantisch zu sein mit dem Spiegel. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Es ist nicht schön. Ja. Und eben hier ist er der, der Usagi Optimismus gibt. Und ich finde, das sollte zumindest ausgewogen sein. Oder Usagi sollte die positivere und optimistischere sein. Also sie lässt sich gerade sehr gehen, Ja, gerade jetzt in der Szene. klammert sich an ihn. Klar, sie hat ihren Traum, sie hat ihre Unsicherheiten und im Anime hat sie auch viele Unsicherheiten über ihre Beziehung. Aber ich bin kein Fan von dieser Szene. Ja, also Ja. da hat sie wirklich den. Sie ist auf dem Tiefpunkt ihrer Stimmung im Musical. Ja. Die neuen Feinde auf und dann geht alles sehr, sehr schnell, finde ich. Ja, die inneren Senshi sind hypnotisiert oder sonst wie gebissen verwandelt, ich weiß es nicht. Aber sie sind jetzt böse und greifen zusammen mit Lamia an. Und Usagi verhindert dann, dass Neptun und Uranus sie bekämpfen, weil sie nicht will, dass die Inner Senshi verletzt werden. Und Genau. daraufhin fordert Lamia den Silberkristall. Und Dann taucht auch Dracul, glaube ich, schon jetzt auf. taucht Tuxedo Mask auf und eigentlich fand ich es bescheuert, dass jetzt, wo alle Senshi am Ende sind, Tuxedo Mask als der Retter eintrudelt, aber das war gar nicht so. Sondern er sieht sehr gut aus schon mal mit Zylinder und Maske. Es ist ein sehr eleganter Darsteller. Er singt Tuxedo Mission und plötzlich haben wir fünf Tuxedo Masks. Und das fand Genau. ich gut. Und Sich als er aufgetaucht ist und seine Rose geworfen hat auf Lamia, die dann so ganz genervt ihren Umhang hochgehoben hat. Bitte, als ob mich ja. das aufhalten würde. Das fand ich auch nett. Genau, aber dann kommt Und Tuxedo Mission, Usagis das Lied. Gesicht in der Szene finde ich so perfekt. Zur Ja, einen wenn die Hälfte ganzen Leute kommen. ist es so ein, was geht hier vor? Wie bitte Gesicht? Und zum anderen, ja bitte, fünf Stück von der Sorte. Sie Ja, die sortiert dann kann auch ganz einfach schnell blöd drei gucken, von das ihnen stimmt. aus. Aber ja, diese Mischung von extrem tragisch zu extrem komisch, das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Gerade eben war sie noch sehr tragisch, jetzt ist sie wieder super komisch. Ja, es Und funktioniert auf eine ganz gewisse Art und Weise, aber es ist halt schon gewöhnungsbedürftig, dieser Wechsel ja. immer. Das stimmt. Und Ja, und dann geht es darum, dass sie Mamoru gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann, weil es sind natürlich die vier Kaspar wieder, die dann sich als Tuxedo Mask verkleidet haben. Und bei den letzten beiden kommt sie wirklich nicht voran und dann sagt sogar einer, was, du kannst deinen eigenen Freund nicht unterscheiden von uns. Ja. Können sie scheiden und dann leider erstochen In dem Moment, von wo sie den einem. richtigen rausfindet, ersticht ihn dann einer von den Schurken. Ich meine, auch Und so denke, die sind ihr ganzes Leben lang mit fiesen, dunklen Energien belastet und müssen gegen schwarze Macht kämpfen und dann lässt er sich abschießen. ja. Ja, gut. Nicht mal ein Kuss und außerdem die Sterbeszene. Wir haben so viel unnötiges Drama. Wir hatten das Drama mit Ami, es war unnötig. Jetzt haben wir Drama mit Tuxedo Mask, wo ich mir auch nicht sicher bin, hätten wir wirklich eine Sterbeszene gebraucht an der Stelle? Weil er wachgerüttelt wird, ne? Weil sie möchte jetzt ja, sie nimmt ja dann in der nächsten Szene auch schon das Messer, möchte sich eigentlich auch in den Tod stürzen und dann kommt Pluto und sagt, sag mal, geht es auch, dass du jetzt sterben willst, die ganze Welt allein lassen willst, nur weil deine große Liebe gestorben ist. Und ich finde es auch schön, dass es von Pluto kommt, weil ich meine, die ist unglücklich verliebt in Endymion. Die hat wahnsinniges Leben lang gehabt. Gerade die Person, auf die ich eifersüchtig sein müsste, weil sie halt von Endymion geliebt wird im Endeffekt, macht jetzt dann so einen Käse. Das finde ich echt ein Mädel. Reiß dich zusammen. Ja, das finde ich auch gut. Und dann reißt sich Usagi zum Glück auch endlich mal am Riemen und wacht dann so ein bisschen auf. Was ich nicht gut finde von Pluto, der Spruch, deine Stärke kommt von deinem zukünftigen Ich, von Neo Queen Serenity. Nein, danke. Usagi soll selber stark sein, finde ich. Ich glaube, das meinte sie. Usagi hatte gesagt, es tut mir leid, ich bin eben nicht so stark wie du, als dass ich das ertragen könnte. Und dann meinte sie, diese Stärke, die ich habe, kommt von deinem zukünftigen Ach Ich. so, okay, dann habe ich Serenity es war auch. falsch verstanden. Ich Ja. glaube, Serenity hat ja Pluto auch immer ein bisschen protegiert in der Zukunft und ihr auch diese ganzen Aufgaben übertragen. Krass finde, dass Pluto Serenity sonst trotzdem so respektiert, obwohl sie echt allen Grund hätte, sie zu hassen und auf sie eifersüchtig zu sein. Aber Ja. sie ist Serenity eben auch so ein ganz toller Charakter ist, den man eben nicht hassen kann, auch wenn man eifersüchtig eben ist. Das mag ich auch an Pluto, dass sie hier eine Schlüsselszene hat, dass die Autos eingreifen, dass eben nicht immer alle Erlösung von irgendjemandem immer von Sailor Moon kommt. Es gibt ja auch ein paar andere Kriegerinnen und die können auch eingreifen, die können auch sehr wichtige Dinge bewegen. Das mochte ich auch an Ich, E in den weil ich mag Sensu. Pluto ja auch sehr gerne und ich finde es Ja. dann immer schön, wenn sie doch mal so ein bisschen Ja. und wirklich mal auch was raushaut, weil sie ist ja doch sehr, sehr reif. Und jetzt stellt sich eben raus, Mamoru ist nicht tot, sondern untot. Er wird zum Vampir und Dracul nimmt ihn mit. Er ist auch schon Fräulein, es ist richtig nicht schön, dass er nicht gekleidet tot ist. mit seinem Genau. Tuxedo und sieht schon sehr gut aus. Also sie haben eine schöne Körpersprache, wenn sie Vampire werden. Ja. Die Na, Autos und dann. dürfen jetzt loslegen und Lamia und ihre Schurken vermöbeln und Usagi traut sich nicht, sich zu verwandeln, und fand ich die Bemerkung von Sailor Uranus gut. Gegen diese Sorte haben wir es auch echt nicht nötig. Du brauchst dich hier nicht zu verwandeln, die hier kommen klar. Und Das stimmt, Uranus aber hat so irgendwann. gute Szenen hier immer. Ja, aber irgendwann springt Usagi ja doch über ihren Schatten, verschwindet dann kurz von der Bühne und kommt dann als, ich glaube, Super Sailor Moon schon zurück. Also auch nicht nur als Sailor Moon, sondern wirklich als Super Sailor Moon schon. Ein bisschen Power-Up. Kommen auch Chibiusa und, ich weiß nicht, Hotaru kommt, glaube ich. Ja, leider kommt Sailor Chibimon jetzt noch dazu. Und dann alle zusammen mit der Kraft der Talismane und mit Chibiusa schafft sie es dann, die Inners zurückzuverwandeln, wieder gut sind. Es ist eine extrem geile Gruppenattacke. Wir kriegen die drei Talismane, wir kriegen eine Doppel-Moon-Healing-Escalation. Und das ist eine richtig gute Kombination, wo die Autos mit den zwei Usagis die Inners heilen. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und nicht schön ist, dass Neptun gebissen wird. Und noch Ja, vor allem so wenig, nebenbei auch, ne? ja, und noch weniger schön ist, dass Neptun eigentlich auch bisher noch keinen guten Dialog hatte. Sie hatte schöne Szenen von der Action her. Sie hat super Action-Szenen, sie hat ein gutes Lied. Aber wenn man sieht, wie viele gute Haruka-Dialoge wir haben oder wie viele gute Haruka-Sprüche wir haben, Neptun war eigentlich sehr stumm in diesem New. Und Ich auch jetzt schade. nimmt man Es ist ihr ja auch viel so, dass noch Uranus das die ganzen weg. Szenen kriegt. Also man nimmt ihr noch ihre Loyalität und ihren Zweck als Senshi weg. Und das ist alles nicht schön. Das erinnert mich eben dran, was diese Vampire Usagi alles wegnehmen. Und das ist nicht schön. Zunehmende Feinde, weil sie wirklich aus Verbündeten dann Feinde machen können. Das ist schon ein anderes Kaliber als Sehr sonst. dramatisch und ich mag's nicht. Jetzt Ja. singt Dracul und er hat so eine schöne Stimme. Aber mein Mitleid Stimmt, hält ja. sich wirklich in Grenzen. Er singt über die Einsamkeit, wie verflucht sein Leben ist. Das interessiert mich nicht wirklich. Ehrlich gesagt, sie versuchen ihn als immer sehr viel Sympathie für ihn zu erzeugen und bei mir zieht's irgendwie nicht. Also, wie gesagt, das hat man ja bei manchen Charakteren mehr und bei manchen Charakteren weniger. Ja. Also, ich mochte ihn von Anfang an gerne, ganz einfach, weil es halt auch der Schauspieler ist. diesem Charakter auch so viel Wärme irgendwie noch einhauchen kann. Ich meine, klar, am Anfang ist er noch so ein bisschen flach, weil sie auch, glaube ich, nicht wussten, wohin sie wollten mit den Musicals und ob sie das war nicht. Und Ja, aber die er hat Rolle gerade selber. eben in Michiro gebissen. Da kann er so viel über sein einsames Leben singen, wie er will. Da hält sich mein Mitgefühl wirklich in Grenzen. Du hast Michiro gebissen. Es ist mir egal, wie alleine du bist. Lass Michiro in Ruhe. Lass die Senshi in Ruhe. Beiß hier keine Fall Leute ich auf dann so die ein bisschen Straße. raus. Da wäre ich Weil vielleicht auch einsam, wenn ich die Leute immer beißen. Und, naja. Er adoptiert Mamoru als eine Art Sohn. Und dann hat er noch eine. Dann kommt diese Szene, wo er sich diese Frau, die man vorher noch nie gesehen hat oder die ich die man vorher nicht davor einmal gesehen schon hatte, gesehen. Ja, genau. dann sagt er, du kriegst es denn, du siehst aus wie meine ehemalige Frau, du kriegst den Namen von meiner ehemaligen Frau, die lebt ja noch. Oder ist sie, ob, nachher sehen wir ihr, nein, die Tochter lebt noch, die Frau lebt, glaube ich, nicht mehr, wir sehen ihr Grab. Die Frau ist tot, Aber du genau. siehst aus wie meine Frau, du kriegst jetzt den Namen von meiner Frau und was auch immer sie sonst noch für ihn tun soll. Jedenfalls, das fand ich sehr ungesund. Ich bin so alleine, du bist jetzt meine Frau und fertig. Was? Das ist halt typisch Vampir irgendwie, ne? Das ist halt Ja, so ein bisschen also merkwürdig. er ist eben ein Vampir und da kann er leiden, so viel er will. Also Kann das, alles denken. er blubbert eine ganze Menge dummes Zeug über Transsilvanien, was mir nicht gefallen hat. Also muss ja auch nicht jedem gefallen. Also ich finde, Das ist gerade diese Sachen, die ihr über Transsilvanien sagt, die sind sehr wichtig für die Ästhetik des ganzen Musicals. Dass man das auch, ist wie gesagt, schon. halt sehr düster. Ist schon richtig, dass sie. Das ist natürlich in vielen Dracula-Erzählungen so, dass man sagt, ja, diese fremdartigen Leute in diesem fremdartigen Land, wer weiß, was die alles tun. Und er zieht ja voll her über die Leute in der Walachei und in Transsilvanien, was das für furchtbare Leute wären, wo ich denke, ja, du hast es gerade nötig, schau dich selber an. Da, aber das ist so ein bisschen ein Man, diese fremden, exotischen Leute, vor denen man so fürchterlich Angst haben muss, da drüben in Transsilvanien, das muss ich nicht haben. Also, aber es ist ein ganz, ganz typisches Vampirthema, das gebe ich zu. Ja, genau, und da gehen die Meinungen halt eben auseinander, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und ich frage mich halt eben auch, wie viele Kinder im Publikum wissen, wo die Walachei ist. Es hätte doch gereicht, Transsilvanien zu sagen. Nicht mehr die meisten Kinder würden wissen, wo Transsilvanien genau liegt. Nein, Irgendwo in das weiß Europa, auch ja. keiner, aber das ist so eine Art, also das ist ein Wort, an dem kann man sich ein bisschen festhalten, weil das hört man oft im Fernsehen, die Vampire aus Transsilvanien, aber von den Vampiren aus der Walachei habe ich nichts gehört. Es Wer geht weiß wieder das? in Das Tomos weiß eben Labor, das ist normalerweise ein Höhepunkt. keiner. Siehst du, die Seelenkriegerinnen durchsuchen jetzt das Labor, weil sie Hotaru suchen. Und Ami hält einen Vortrag, wo ich mich frage, ah, Ami, warum Wer recherchierst du weiß sowas? Woher weißt du sowas? Ich wusste gar das? nicht, Ja. dass das tatsächlich historisch korrekt ist, dass man wirklich im Mittelalter geglaubt hat, wenn man männlichen Samen nimmt und ihn mit Blut nährt, dann wird daraus ein Kind. Dass das wirklich die Das her. Alchemisten-Theorie war. Und Ami weiß alles darüber und erzählt alles darüber, über die männliche Samenflüssigkeit und über das Blut und wo man in welchen Kadaver man die reintun muss, damit ein Homunculus draus wird. Und A, ich will das nicht hören. B, warum müssen die Kinder das hören? C, Ami, woher weißt du sowas? Also ich weiß Ansehen, jetzt viel ja. mehr über Homunculi, als ich jemals wissen wollte. Das ist echt interessant, was Armin immer so alles weiß. Ja, aber das ist ein Detail, das hätte ich vielleicht weggelassen. Sie finden Hotarus Vater und ich habe nicht verstanden, ob es der echte oder eine Kopie ist. Das war ja eine von den Kaspern, sage ich jetzt mal am Okay, Anfang. das habe ich nicht gerafft, aber sie parodieren, jetzt kommen die diese vier und parodieren Dracul und Lamia und das parodieren sie ziemlich gut. Ja, gerade Lamia mit der Lache dann auch und es ist genial. Allerdings bleibt einem das Lachen dann gleich wieder im Hals stecken, weil sie jetzt eine Parodie von Tuxedo Masks Tod machen und wie und von und Usagi natürlich zu Recht sehr wütend wird, als sie sich darüber lustig machen, dass Tuxedo Mask gestorben ist. Und das ist dann nicht mehr so witzig. Ja, das stimmt. Dann wird Chibi-Moon erstochen von Tomoe. Und ich will das nicht haben. Das hatten wir schon mal in einem Jo, da mochte ich es auch nicht. Chibi Moon zu ermorden muss ich nicht haben. Wenn die Senshi Ich mag sowieso kein Character Death. Und auch wenn die Senshi sich immer in großen Endkämpfen aufopfern, das mag ich auch nicht super, aber das sehe ich ja noch ein. Aber dass sie einfach nebenbei mal erstochen wird, um dem Ding etwas Drama zu geben. Nein. Halt Drama, Drama, Drama in diesem Ja. Musical, das stimmt schon. Und ihre Seele Szene wird hat dann mich ganz in diese gesellt. Inkubatoren gesteckt und Moon fragt sich noch, ob sie Dracul bitten sollte, sie zu einem Vampir zu machen, damit sie wenigstens bei Mamoru sein kann und nicht tot Ich muss sagen, ist. ich fand Chibiusas Abschiedsrede auch nochmal so mega niedlich, weil sie ja gesagt hat, eigentlich sein wie Sailor Moon, ich wollte genauso stark sein und ich hab dich eigentlich so lieb, Usagi, auch wenn wir immer streiten. Das fand ich einfach so niedlich und so berührend, weil Das ist total Kinder halt wie süß. Feuer und Wasser, ne? Aber wenn es drauf ankommt, ist Chibiusa halt doch. Das finde ich Ja, irgendwie aber anders. es ist total süß, wie sie sagt, dass sie Usagi liebt. Aber ihre Besessenheit, dass sie eine starke Kriegerin sein muss im Alter von 9 Jahren oder was, oder 900, mir egal, aber sie ist ein kleines Kind und will so stark sein wie alle anderen und hat sich damit wirklich in Lebensgefahr gebracht und hat sie bedauert ja auch, dass sie diese Fehler gemacht hat. Aber dass sie, ja, sich immer gegen Usagi behaupten zu müssen und Usagi übertrumpfen zu müssen, hat jetzt eben, es ist realistisch, dass das natürlich ihr über den Kopf wächst und dass das sehr gefährlich wird. Aber ja, bei allem Realismus, ich hätte diese Szene lieber nicht gehabt. Ich will keine Sterbeszenen von kleinen Kindern in meinen Musicals haben. Ich will nicht diese Art von Drama. Naja, aber sie ist nun mal da und Sie ist Chibiusa ist da. dann. Die macht es gut, aber ich will es nicht. Dann finde ich es aber auch wieder niedlich, dass dann Hotaru wahnsinnig davon mitgenommen wird und Ja. dass deswegen auch Saturn erwacht. Dadurch, dass Chibiusa gestorben ist, das ist ja auch der entscheidende Punkt für Saturn, dann zu erwachen. Was? Und jetzt heißt es gleich wieder, Sailor Moon, stell dich nicht so an, wenn deine Liebsten ermordet werden, du hast ja einen Job. Einerseits, klar, die anderen geben ihr ja moralischen Rückhalt. Die anderen halten sie so ein bisschen auf Kurs. Andererseits ist das auch ein bisschen herzlos. Zu sagen, du hast jetzt keine Zeit, traurig zu sein, du musst jetzt kämpfen. Aber das Leben der ganzen Das Menschen, fand ich die eine steht herbe quasi auf dem Szene, auch Spiel. wenn es schön ist irgendwo. Wäre vermeidbar gewesen. Warum muss man ihre Liebsten umbringen? Bäh. Sailor Moon. Haben wir einen Szenenwechsel, dann geht es nämlich zu Dracula wieder ins Schloss und da haben wir inzwischen nämlich auch Neptun, die ist nämlich mitgegangen mit Dracula, da war Uranus auch noch sehr perplex und sehr sauer und hat dann auch gleich, wenn sie ein Feind ist, werde ich sie halt umbringen, da ist ja Uranus auch sehr hart. Dann wird Und noch so ein bisschen erzählt von Dracula und seiner Frau, die gestorben ist, die von ihrem eigenen Vater umgebracht wurde, weil sie eben eine Verbindung mit einem Vampir eingehen wollte, was der Vater ganz furchtbar fand und sie dann lieber auch sie mit aber Dracula scheinbar hat sie wegrennen vorher will. noch eine Tochter geboren. Und vorher gab es noch eine Tochter, die ist aber nicht im Musical hier drin, die ist in Ja. Transsilvanien und ist da gerade alleine. Und dann sagt er halt zu seiner, der er halt den Namen der Frau gegeben hat, Le Fay, du gehst bitte nach Transsilvanien und bist meiner Tochter eine Mutter. Weil sie braucht eine Mutter. Aber Schön, er, wenn du mir den Fall sehen das ist könntest. ja einerseits schön und gut, aber er ist auch ein bisschen Ego in der Szene, weil er sagt, ich habe diese ganzen moralischen Skrupel über das Blutvergießen nicht deswegen, weil ich das schlecht finde, sondern weil meine Tochter mich dafür hasst. Also, ja, das ist natürlich auch nur, ja, sonst hätte Ich er weiß. vielleicht doch nicht so viele Skrupel, aber er will nicht von seiner Tochter gehasst werden. Also, wie sehe ich denn da aus? Ja, wie gesagt, ich habe wenig Sympathie für ihn, obwohl er es gut macht, der Schauspieler. Ich glaube, Vampire haben einfach eine ganz andere Mentalität und das wollte man in den Musicals irgendwie schon darstellen. Der ist halt kein Mensch. Ja. Und er fühlt nicht wie Menschen. Ja. Aber man weiß halt nicht, ob man ihn trotzdem als böse betrachten soll. Es ist halt sehr philosophisch, ne? Gerade in so einem Musical für Kinder, wo man sich denkt, ja, Es okay. macht ihn zu einem guten Schurken andererseits. Ja. dass er sagt, also alle diese anderen Leute mit ihrem Blutvergießen, das ist schon schlimm. Wenn ich Blut vergieße, ist das was anderes. Ich bin ein Vampir, ich kann nicht anders und meine Tochter hasst mich dafür. Das ist schlimm. Naja, aber ich finde das trotzdem, er misst schon sehr mit zweierlei Maß. Wenn er Blut vergießt, ist es okay. Wenn andere Blut vergießen, findet er das absolut unmöglich. Ja, andererseits, es ist eine nette Charakterisierung. Aber jetzt kommen die richtig wichtigen Sachen. Jetzt kommt Saturn und sie singt Brand New World. Macht das so gut. Das ist so klasse. Das ist eben auch so. Sie kommt jetzt hierher und sagt, nerv mich nicht. Ich bin jederzeit bereit, hier die Welt einzuäschen, wenn es immer zu viel wird. Und sie will die Kontrolle über diese Situation. Andererseits haben wir dann wieder die Szene. Sie fällt um, weil es zu viel ist. Sie ist noch zu neu. Und was ist los mit diesem Mew, mit den schwachen Mädels immer? Wir haben Usagi, die nicht richtig kämpfen kann. Mit Shiro. Jetzt verlieren wir eigentlich Saturn. Klar, alle anderen Senshi kommen dazu und retten sie. Aber dass sie immer so künstlich geschwächt werden hier, Aber das. es wird ihr auf die Schwäche angespielt, die Hotaru ja auch in der dritten Staffel hat, weil sie durch ihren körperlichen Zustand einfach. Stimmt, es ist total Canon, das habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Dass sie ja eigentlich gar nicht körperlich besonders robust ist. Ha, ja. Okay, dann kann man das so stehen lassen. Dann kommt diese Szene wieder. Das ist so, jetzt kommt Dracula und gibt den Senshi eine Lektion in Vampirkunde und sie sitzen brav zu seinen Füßen. Das ist vielleicht ein nettes Worldbuilding, aber das ist so überflüssig, wie die Zauberer-Szene war und dass sie alle brav tun, was er sagt, weil er sie jetzt belehren möchte, es passt einfach nicht. Also die Szene ist so eine Füllerszene und ja, sie hat viel Komik, aber warum habe ich jetzt in der Stelle wieder Komik? Ja, diese Milchszene, wo sie ihm Milch bringt, weil er keine Milch vertragen würde, weil ein hellhäutiger Europäer. Das ergibt von Japan aus gesehen, finde ich, nicht so viel Sinn. Ja, also vielleicht verstehen das Amerikaner. Vielleicht verstehen das Japaner irgendwie besser als wir. In den ersten deutschen Untertiteln, also in den alten, die ich nicht gemacht habe, da war es, böse Menschen vertragen keine Milch. Den Sinn verstehe ich jetzt auch nicht, aber es wäre dann natürlich, ja, wenn er die Milch verträgt, ist er nicht böse. Aber Ja, jetzt bei hellen Menschen ist er immer noch blass, ne? Also ich es verstehe es auch ist nicht, aber ich finde die seltsam. Szene ganz niedlich mit. Ja, wenn du denkst, wie viele Leute in Japan keine Milch vertragen, ist das keine schöne Botschaft. Ja, ich habe auch eine Laktoseintoleranz, also von daher Ja, ich habe eine kann ich Un das nachvollziehen. ich muss die Milchprodukte auch meiden und das ist aber in Japan ja noch ein viel mehr ein Ding. Naja, aber dann kommt, also Dracul belehrt jetzt, dass es nichts bringt und vor allem kommt jetzt so eine Unterrichtsstunde, wo sie sich alle brav zu seinen Füßen setzen, obwohl sie ihn gerade eben noch mit Milch bekämpfen wollten, ihn als eindeutig als Feind sehen und setzen sich jetzt ganz lieb hin und lassen ihn labern. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich finde es informativ, weil er viel erzählt, weil er seinen diesen Leuten, die hier dauernd in seinem Haus sich rumprügeln mit Lamia und Co. jetzt erzählt, was alles gegen Vampire hilft und was nicht vor allem. Aber charakterlich finde ich, sollten sich die Senshi hier nicht so hinsetzen, auch wie sie sich am Anfang haben sie sich schon hingesetzt für die Magiernummer und jetzt setzen sie sich hin für eine Lektion in Vampirkunde. Warum sind sie jetzt so lieb und brav und lassen ihn tun und la machen, was er will? Naja, das Ding ist halt, Dracul, also für mich, also aus meiner Perspektive, ist er nicht eindeutig als Feind gekennzeichnet. Die Feinde, von denen das ausgeht, das Verhalten, die ganzen Gefahren, sind ja eigentlich Lamia und Tomoe, die mit ihren Homunkuli und den Sternkristallen der Zelda-Krieger halt die Menschheit ausrotten wollen und ein neues Weltbild erschaffen wollen. Und Dracul guckt sich das eigentlich von außen immer nur so an und denkt sich, ja, was machen die da eigentlich? Kann ich da mitmachen? Sollte ich mitmachen? Er hat Weil mitgemacht. Er hat mit Chiro gebissen, aus das keinem wollte ich gerade anderen anführen. Grund, als dass es ihm einen taktischen Vorteil gegeben hat. Er Das hätte ist eben sich der aus dem Vorteil. ganzen Kampf raushalten können. Er war keineswegs, hatte er irgendwelche Grund, Ja, sich mit den das war Senshi reine anzulegen. Taktik. Ja, eben, also Das ist eine so reine gut wie er Taktik. tut, ist er nicht, weil er ja immer so tut, als wäre er jetzt von dem Fluch des Vampirismus gezwungen, schlimme Dinge zu tun und Leute zu beißen und Blut zu trinken. Und er leidet ja nicht wirklich darunter. Er leidet nur darunter, dass seine Tochter ihn deswegen nicht mag. Dass seine Tochter ihn dafür verurteilt. Eigentlich stört ihn das nur, nicht, dass er die Menschen beißt, meiner Meinung nach. Ich finde, er ist insofern schon ein guter Bösewicht, weil er sich selber für gut hält, aber eigentlich nur böse Dinge tut. Und Na, dass das Mew ihn als Guten hinstellt, kaufe ich dem Mew leider nicht so ab, muss ich sagen. Aber es ist immer wieder, ist er so ein ambivalenter Charakter, der gute und böse Seiten zeigt, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, Aber und das sind deswegen hat er ja auch Michiru selbst. gebissen, damit er halt bei den Senshi sozusagen einen Fuß in der Tür hat, dass er genau weiß, was da passiert. Und er hat dann halt eine von den Lamien gebissen, die Lefay hat er dann gebissen, damit er weiß, was bei Lamia passiert. Und das finde ich eigentlich ganz schlau. Und inzwischen hat er sich ja auch zum Ziel gesetzt, dass er die Homunculus Tanks da mitgenommen hat und sagt, okay, ich brauche dieses künstliche Blut für meine Tochter, weil die verträgt kein Menschenblut. Natürlich aber auch gegen Lamia und Tomoe gewandt. Ja, das ist so ein Ding, wo ich denke, das ist definitiv nicht gut. Weil er ja die ganze Zeit über Verhandlungen geführt hat mit Tomoe. Warum redet er jetzt nicht mit ihm? Er fährt so ein Aber bisschen zweigleisig, ne? ja, jetzt kommt Tomoe und enttarnt sich als Berserker. Und da war ich echt fertig. Weil ich war so stolz auf mich, dass ich den Schauspieler als Tomoe an seiner Stimme erkannt habe und gesagt habe, das ist der Sportlehrer aus Eien Densetsu, den kenne ich. Und die ganze Zeit, als er als Berserker aufgetreten ist, habe ich seine Stimme nicht erkannt. Und jetzt enttarnt er sich mit diesem riesen Brettschwert unter seinem Laborkittel und ist plötzlich der Berserker. Und das war für mich eine totale Überraschung. Obwohl man Ja, das ich ja glaube. vorher mit den Bären, mit den ganzen Bären-Gags, hat man das ja ständig angedeutet. Ja, stimmt schon, aber ich glaube, dass als ich es das allererste Mal gesehen habe, habe ich es auch nicht verstanden. Und inzwischen habe ich es Ja. natürlich schon so oder so geschaut und jetzt natürlich weiß man das dann irgendwann. Ja, wir in Deutschland sollten wissen, dass der Berserker ein Bär ist. Dass man das in Japan nicht weiß, das finde ich okay. Das ist nicht deren Mythologie, aber. Ja, ich hab's nicht gerafft. Es ist ein guter Reveal und nicht ganz verstanden habe ich aber, warum Tomoe zum Berserker wurde. Das Er kommt, war ja glaube von ich, in Anfang an einer der Berserker. späteren Szene noch. Also hat er als Berserker diese Tochter Er hat es Kotaro ja bekommen? gesagt, ich glaube in der einen Szene davor war das irgendwie, da hat er das ja auch erklärt, als Hotaru gefragt hat, wer sind sie eigentlich? Und dann meinte er, die äußere Hülle ist dein Papa, aber innen drin ist natürlich jemand anderes. Also sprich, es ist Ja. dann ein bisschen wie in der dritten Staffel, das ist dann halt, in dem Weil. Fall war es natürlich Germanoid und jetzt ist es halt Berserker, den Körper von Tomoe einfach übernommen hat. Ich mochte auch die Szenen zwischen Vater und Tochter Tomoe, weil er spricht sehr liebevoll zu ihr und sie sagt, Ja, ich das finde ich erkenne dich auch. gar nicht wieder. Aber Also er habe ist ich halt schon, trotzdem noch so lieb dabei, ne? ja, ich Das habe finde ich schon auch den schön. Eindruck, dass sie ihn als Mensch Tomoe gekannt hat und er sich erst in den Berserker verwandelt hat. Oder vielleicht hatte er ein Doppelleben, das von dem sie vorher nichts wusste. Weil sie Wer weiß. erst durch den ganzen Senshi, durch die Auseinandersetzung Kram. mit den Senshi sieht sie seine andere Seite. Ja, also ich frage mich das auch immer wieder. Es ist halt schade, dass man ziemlich coole Bösewichte hat in Dracul Arc, aber die werden halt nur recht kurz angeschnitten und man erfährt halt wirklich nicht den genauen Hintergrund. Das finde ich teilweise echt schade. Ja, weil er diese Verbindung zu Diesen Hotaru Feinden. hat, hätte man ihm ein bisschen mehr Zeit geben können dafür. Ja. Das wäre schon schön gewesen. Und ja, also jetzt kommt der Berserker und er steigert sich rein, wie es seine Art ist. Und es wird gekämpft mit Dracul. Und das hast du mir ja schon mal erklärt, Woel. Ich habe nicht verstanden, warum haben die zwei eigentlich Stress miteinander in dem Moment. Und er wirft ihm vor, also Berserker wirft Dracul vor, sich die Homunculus nehmen zu wollen ohne Erlaubnis und einfach diese Genau. ganze Vereinbarung platzen zu lassen. Aber wann und wo hat er denn das gemacht? Habe ich da was verpasst? Das war in der Szene davor, wo dann auch auf einmal Lefay und Neptune zu Ja. ihm gegangen sind, hat irgendwie die Tanks mitgenommen. Wie er das gemacht hat, diese ganzen Tanks mitzunehmen auf einmal, weiß ich auch nicht. Aber sie waren ja dann später auch bei ihm im Haus, also in dem, im Schloss. Wie er Okay. das gemacht hat, aber er hat es anscheinend irgendwie gemacht. Ich Er habe hat hier die nämlich nur mitgenommen. Notizen, er will die Homunkuli, aber dass er sie sich schon gekrallt hat, habe ich Hat sie nicht schon. mitgekriegt. Okay. Das Das gibt. ist klar, dass der Berserker da ausrastet, aber hat Dracul, könnte er da nicht ein bisschen Security haben? Hätte er sich das nicht denken können, dass das Ärger Ja, es ist, gibt? es muss halt einen Kampf geben, ne? Ja, aber inwiefern war er vorbereitet darauf, dass der Berserker ihm jetzt die Tür eintritt und ausrastet? Darauf hätte er ja vorbereitet sein können, sollen, müssen. Prinzip schon. Zu sagen, nur zu sagen, ja, ich nehme dann dein Zeug und geh mal, du wirst dich schon abfinden. Das ist ja ausgerechnet bei einem Berserker-Charakter nicht zu erwarten. Und jetzt hat er außerdem noch die Hütte voller Seelenkriegerinnen Dracul, während der Berserker hereinplatzt und mit ihm Stress hat. Und jetzt gibt es einen Kampf zwischen den beiden mit einem Haufen Geschrei von Sailor Moon, das ich auch nicht verstanden habe. Es gibt ein paar sehr gute Senshi-Attacken hier, die ich mir nicht notiert habe einzeln. Das war ein Fehler, weil ich wollte eigentlich darüber auch nochmal reden, dass es sehr, sehr gute Attacken gibt in diesem Musical. Aber die Effekte für die Attacken sind... Ich habe lausig hier aufgeschrieben. Da gibt's schon coolere. Ich war nicht beeindruckt. Aber, was mischen sich die Senshi hier überhaupt ein? Und B, haben wir das Schwert, das angeblich nie sein Ziel verfehlt, und es verfehlt sein Ziel. Ja. Ja gut, Dracul hat sich in das Schwert geworfen, als der Berserker Sailor Moon damit angreifen wollte. Und Ziehen kann, warum er das jetzt auf einmal macht. Und am Anfang dachte ich echt, er wäre ausgerutscht, weil das einmal so aussah. Aber beim ersten Mal für. achtet man nicht so drauf und beim zweiten Mal schauen habe ich hingeschaut und es sieht schon sehr bewusst aus. Ja, also ich finde es halt auch merkwürdig. Und ja, das ist dann auch aber eine meiner tragischen Szenen, finde ich, wenn da dann. Da sozusagen, ich will nicht sterben, er wird in die Unterwelt verbannt durch dieses Schwert, aber er stirbt ja halt nicht, weil sterben und was passt ja nicht so ganz zusammen. Aber wie er dann nochmal liegt und nochmal das mit Le Fay, das finde ich so mega niedlich und da ist mein Herz jedes Mal, wenn ich das sehe, am Bluten. Ich bin so Ja, eine, das ist, ich finde die mein Feinde toll. Gefühl für Dracul ist ja immer ein bisschen mehr begrenzt. Ich war einfach nur so verwirrt, stirbt er oder stirbt er nicht? Er kann nicht sterben. Ja, das war das Problem, das hat er ja auch am Anfang gesagt. Und ich wollte einfach, dass das Musical mir da ein bisschen klarer zeigt, was mit Dracul überhaupt passiert in diesem Moment. Und dass er jetzt schon wieder über Transsilvanien redet, das mache ich ja nicht so. Was ich mochte, ich muss sagen, in dem Moment mag ich den Berserker, weil er hat eine coole Attacke. Das haben nicht sehr viele von den Bösen, richtig coole Attacken. Samael Dschihad ist kein schöner Name, weil ein Nein, Dschihad auf ist eigentlich keinen eine Fall. gute Tat normalerweise. Und was ein Samael ist, das weiß ich in dem Moment auch nicht. Aber Das ist eine andere ein... Bezeichnung für Teufel, einfach, ne? Ja, das ist das ein hebräisch-arabisches Mischteil oder wie haben sie da? Oh. Da haben sie sich einfach schön bedient, aber es ist mal kein Anglizismus, insofern ist es mal wirklich nett. Das Und stimmt. der, ja, der Berserker in dem Moment der eindeutig coolere Charakter für mich. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel Gefühle für Dracul. Ich liebe seine Stimme, er singt wunderschön, aber ich habe nicht verstanden, was es macht. Ich habe nicht verstanden, was auf der Bühne passiert. Stirbt er nicht? Warum tut er das überhaupt? Und naja, er hatte halt keinen Plan B. War sein Plan von Anfang an, ich werfe mich jetzt in das Schwert, falls der Berserker kommt? Ja, und vor allem warum? Das Ja. ist also die Frage, warum? Und das hält den Berserker ja nicht auf. Aber vielleicht, wie gesagt, in der einen Szene, als Lame ja schon mal versucht hatte, ihn zu überzeugen, ah, mach mit uns gemeinsame Sache. Und sie gesagt hat, ja, wir werden die Sailor-Krieger bis zum letzten Tropfen austrinken, hat er sich ja klar dagegen ausgesprochen, weil er vielleicht doch diesen Schimmer hat, die Erde braucht die Sailor Senshi. Ohne die geht es nicht. Das hätte er Im ja sagen. Vorfeld. Also man hätte das klarer machen können in mir. Man kann es Man hätte sich mitlesen herleiten, können. weil ja, wie wir gerade schon gesagt haben, das Mew die ganze Zeit andeutet, dass Dracul die Menschen nicht hasst und nicht gegen die Menschen ist. Und das war ja auch die allererste Szene, die er mit Lamia hatte, wo er diskutiert hat, wo sie gesagt hat, sie will die Menschen loswerden. Und er sagt, Ja. wir müssen es respektieren, dass wir von den Menschen abhängig sind und wir dürfen nicht die Feinde der Menschen werden. Und Ja. wir müssen, ich meine, er beißt sie, wie er sie braucht. Und aber auf der anderen Seite respektiert er das auch, dass er ohne die Menschen nicht kann. Also war er schon immer ein etwas interessanterer Vampir. Aber nicht gut genug, also nicht gut im Sinne von moralisch gut, meiner Meinung Ich nach. mag ihn trotzdem Aber er gerne. ist, ja. Also ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Es kann sein, dass er wirklich der beste Vampir bleibt. Im Moment, in diesem New, muss ich sagen, Lamia ist eben auch toll. Sie ist die Beste, also sie ist Ja. eine Queen. Ja, Lamia ist so klasse in jeder Szene. Und jetzt kommt Aber ein, ja, jetzt kommt die Uranus-Neptun-Konfrontation. das fand ich immer so blöd, dass erst Dracul gestorben ist, Drama pur mit Le Fay und ihm Ja. und dann, oh, wir müssen ja die Senshi noch mit reinbringen, machen wir jetzt mal ganz schnell Uranus und Neptun. Das finde ich so nervig, diese beiden Dramaszenen hintereinander, wo ich mir immer so denke, Na, aber du muss musst. das jetzt sein? Wann sonst? Aber es ist schwierig, weil es nämlich danach auch noch zu mehr Verwirrung führt. Ich fand es schön, die Konfrontation zu haben, aber das stimmt. Also diese zwei Dinge nacheinander. Für mich war die Uranus-Neptun-Konfrontation die eindeutig wichtigere Szene. Und man hat ja Naja, das kommt darauf dann drauf an, gewartet. wo man dann Prioritäten hinsetzt, ne? Aber. Also ich bin da mehr so auf die Feinde und natürlich Leute, die mehr jetzt auf die Sailor-Krieger achten, die finden das natürlich wichtiger. Was Und jetzt gerade auch wenn du nicht. die Szene nervig findest, also dann kriegst du ja gleich mehr Schläge. Wir haben halt auch wirklich zu wenig, also die eigentlich erklärt, dass dieses Musical erklärt normalerweise immer ganz, ganz klar, was Sache ist. Und in dieser Sache wissen wir nicht, wenn Dracul stirbt oder verschwindet, ob seine Macht über Neptun dann gebrochen ist. Das ist Sagen Sie ja eben. erst später, genau. Und das hätte in dieser Szene wäre das echt eine wichtige Information gewesen, weil Neptun ist sehr passiv in der Szene. Ja. Sie kriegt nicht viel Text oder überhaupt keinen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur geschrieben, dass sie einfach nicht viel macht. Kein Text, meine ich. Und Nee, sie sagt nichts. Uranus natürlich mit gebrochenem Herzen sagt: Ich liebe Tja, dich wie eh und je, aber ich bin nun mal wie ich bin. Und wenn du zu einem Vampir wirst, muss ich dich töten. Und von Neptun kommt da nicht viel. es berührt, man sieht, dass sie berührt ist, auf jeden Fall, Ja. weil sie aber noch nicht so, sie steht noch so ein bisschen unterm Bann, aber irgendwie dringt Harukas Stimme auch zu ihr durch. Das sieht man auf jeden Fall, Ja, das dass schon, die aber Stimme durchdringt. es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weil sie danach, ist sie jetzt böse hinterher oder nicht, das entscheidet, das habe ich an anderen Stellen immer noch aufgeschrieben, wo das Mew weitergeht und wir immer noch nicht wissen, was ist mit Neptun. Und das hätte ich an der Stelle dann schon gerne geklärt gekriegt. Weil Uranus, ich meine, die Schauspielerin ist natürlich super und sie bringt diese Zerrissenheit und ihre Entschlossenheit wirklich rüber. Stimmt. Ja, Weil, also ich wie muss uns geht ehrlich das auch aus, sagen, wenn die es ist schlecht Szene. geschrieben. Ah. Und selber nicht so genau, wo wollen wir eigentlich hin? Die Ja. Scriptwriter, die wussten, ob sie das weitermachen, diese Serie, ob das irgendwie überhaupt beliebt ist oder ob das jetzt nur so ein einer Musical wird. Deswegen dachten sie sich, ja, wir müssen es sowieso zum Ende bringen, machen wir mal irgendwie, das läuft schon. Ja, aber es läuft halt anscheinend nicht, ne? Hier gibt es so viele Teile, die nicht gut zusammenpassen in dem Du. Aber das hier hätte man hier schon auflösen können. Da, wenn man sie im nächsten Musical wieder als Vampire braucht, könnte man sie wieder beißen. Oder man könnte einen Grund aus dem Hut ziehen, warum der alte Biss jetzt neu belebt wird oder so. Aber das nicht auflösen. Naja, wie endet die Szene? Wobei, Geht Sailor Moon dazwischen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich ich glaube, habe Sailor es hier Moon gerade geht mal aufgerufen dazwischen. nebenbei. Genau, sie sagt, Ich das glaube, das kannst du muss ich nicht jetzt tun. auch machen. Ich hab immer ein bisschen Bedenken, so viele Programme gleichzeitig aufzurufen, weil mein alter Computer das nicht wollte. Aber ich bin ja jetzt auf dem neuen und das sind luxuriöse Zustände, Kann das bestimmt gut. die wahrscheinlich. Ich probiere das jetzt. Wenn es uns jetzt die Aufnahme zerlegt, dann. Nee, erst kommt Miyuki und sagt von wegen, nein, das kannst du nicht tun, bla bla bla. Um das kalt lässt. Und Lamia dann, ja, ich bin ein Vampir, ich bin nun mal so, es liegt immer in der Natur, dass ich kein Herzschmerz für sowas empfinde. Und dann kommt die Balkan und er sagt dann, ja, dann irgendwas hören wegen, ja, Ich habe dich. würde das nicht wollen. Und dann sagt diese Stimme, dein Gott ist genau hier. Und dann kommen sie irgendwann darauf, dass wenn Dracul vernichtet wurde, dass dann der Zauber um die, oder der Zwang um die anderen halt gelöst wird. Außer halt, aber nur bei den Menschen, bei den Dämonen nicht, weswegen Le Fay ihm halt immer noch treu ist. Ja, Genau, also da aber hat da mein Stichwort jetzt an dem schon Punkt ist totale Verwirrung meinerseits. Also ich habe die Szene aufgerufen. Es geht, Selomund geht dazwischen, zwischen Uranus und Neptun und sagt, das darfst du nicht tun. Sie genau, damit sie so verhindert das. ist. Und dann habe ich eben in den Notizen nur Vulkan, Berserk und Lamia und jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe es nicht gerafft, was die jetzt eigentlich, wie sie das jetzt auflösen. Was hat Lamia eigentlich hier zu entscheiden? Was hat Vulkan hier zu entscheiden? Was wollen sie jetzt an dem Moment? Das hat sich für mich an der Stelle gar nicht geklärt. Lamia müsste ja jetzt eigentlich der Chef von dieser ganzen, also Dracul war der Chef der Vampire. Und ob Genau. Lamia jetzt neuer Chef ist, das ist überhaupt nicht geklärt. Wir wissen nicht mal, ob sie die Nummer 2 war vorher. Weil sie hat ja ihr eigenes Ding. Sie hatte diese Tomoe-Geschichte gemacht. Das heißt nicht, dass sie deswegen besonders viel zu melden hat bei anderen Vampiren. Das hat sie ja auch gesagt, dass nur Dracul irgendwie alle Vampire, die halt in ihren Särgen schlafen, erwecken kann. Das hat sie nach irgendeiner Szene davor mal gesagt. Also sie kann das anscheinend nicht, weil Dracul halt der Obervampir ist. Er ist ja auch der erste Vampir, das kommt aber erst im nächsten Musical raus, dass Das hätte er ich der gern erste gesehen, Vampir dass war. er andere Vampire erweckt, ehrlich gesagt. Das haben wir in Kamen Rider Kiwa, haben wir Vampire und da gibt es einen, der die Macht hat, die anderen Vampire zurückzubringen und das ist schon sehr cool. Genau. Kommt raus, Also, dass Neptun nach wieder. dieser Szene war mir nicht klar, was die jetzt wollen und ob Neptun jetzt noch böse ist und auf wen sie hört. Ja, wir hatten technische Probleme in der Zwischenzeit, aber das hat mir Zeit gegeben, die Szene nochmal zu schauen. Und da wollte ich jetzt, obwohl wir schon viel geredet haben, eins noch kurz ansprechen. Und zwar, dass Usagi über Gut und Böse redet. Und sagt, wir sollten nicht kämpfen, weil Gott hat Gut und Böse gleichermaßen erschaffen. Und einerseits finde ich das eine super Sache von Usagi und andererseits ist es einfach nicht gut argumentiert. Also, was es für mich eben, was mir immer gut gefallen hat, war diese im Galactic Cauldron in der Galaxia-Geschichte, wenn Usagi zum Schluss lernt, dass Gut und Böse gar nicht verschieden voneinander sind, sondern eigentlich, dass eigentlich alles sozusagen Menschen oder alles sozusagen Wesen sind, die gleich wert sind und sich auf Augenhöhe begegnen sollten. Und Sailor Moon beginnt ja eigentlich damit, dass sie rausgeht und alles einfach nur plättet, als sie am Anfang Sailor Moon wird, inklusive die Minibosse, inklusive Beryl. Wer böse ist, wird hier pulverisiert. Und mit der Zeit wird es eben etwas feiner, dass sie Leute rettet, wenn sie zu retten sind und jedem die Chance gibt. Und die Tragödie von Nehelenia, die diese Chance nicht ergreift, das ist in dem Moment wirklich schlimm. Dass sie eben sagt, sie will nicht von Usagi irgendwas kriegen. Sie will nicht ihr Leben wirklich toll bessern. Stimmt, aber bei Nehelenia muss ich auch sagen, diese Mitleidsnummer, das hat mir Nehelenia auch voll leid, dass sie von allen auf einmal bemitleidet wurde. Das fand ich auch echt schlimm. Also ich konnte es so ein bisschen nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen angepisst war, ehrlich gesagt. Sagen, natürlich ist es schön, wenn Sailor Moon dir eine neue Chance gibt und du sie nicht annimmst, ist natürlich nicht so gut. Ja, aber keiner hat gesagt, dass es leicht ist oder nicht wehtut, wenn du dir was du lange Zeit gemacht hast, ablegen musst, mit dem du lange Zeit gut gefahren bist und es kommt jemand, der stärker ist und es sich nicht mehr lässt. Aber ich mochte eigentlich, dass es sich diese, ich mag es immer, wenn sich Gut und Böse nicht so scharf trennen lässt, sondern wenn da auch mal geredet wird, verhandelt wird, wenn man auch was erreichen kann. Und ich fand, in dem You wäre mir lieber gewesen, wenn Usagi einfach argumentiert hätte, dass man hier von Angesicht zu Angesicht sozusagen sich gegenübersteht und dass man einfach auch mal zu einer Einigung kommen können sollte und sich nicht dauernd sofort bekämpfen muss und dass man eigentlich gar nicht so auf so verschiedenen Seiten steht. Aber was sie sagt ist, ich bin gut, du bist böse, wir sollten uns trotzdem vertragen. Das finde ich jetzt nicht wirklich auf Augenhöhe diskutiert. Und auch nur sagen, ich bin gut, du bist böse, Gott hat beides erschaffen. Eigentlich müssten wir uns doch eigentlich nicht so bekämpfen, wenn wir beide von Gott gewollt sind, so nach dem Motto. Vielleicht soll das auch an den Berserkern und an Narnia Ja. nochmal eine Botschaft verschieben. Vielleicht könnten wir auch einfach Tee trinken gehen. Ja, nicht so, ne? Aber. Das wäre A besser und B, ja gut, wir haben ja auch schon mal diskutiert, das ist jetzt nicht in der Aufnahme, welcher Gott das eigentlich sein soll und auf welcher Ja. Religion das bitte basieren soll, weil ich dachte, dass Sailor Moon eigentlich stärker von Shinto beeinflusst ist, dass böse Geister vertrieben werden müssen, um damit die Menschen in Harmonie leben können. Und dass es vielleicht auch buddhistische Einflüsse gibt, dass es vielleicht auch mit der Gut und Böse Dichotomie, das kannst du auch ein bisschen christlich verankern, aber zu sagen, in welcher Religion sagt man, das Böse ist gleichermaßen von Gott gewollt, also, Das ist auf ihr Mist gewachsen, ganz ehrlich. Ich glaube, das Ja. hat sich Sailor Moon in dem Moment selber ausgedacht. Ich glaube auch. Das ist, Aber es und ist eigentlich prompt, ganz. das Mew gibt ihr dafür auch prompt eins auf ihre Finger, weil sofort aus dem Hintergrund die Stimme sagt, ja, Moment, welcher Gott, ich bin hier, wenn irgendeiner Gott ist, bin ich das. Aber dass sie mit der Argumentation nicht weit kommt, ist A, eigentlich schade, weil es kommt aus ihrer ganzen Geschichte als Seelenkriegerin, die Erkenntnis, dass die Bösen nicht unrettbar böse sind und dass es alles dass alles nicht so heiß gegessen werden müsste, wie es gekocht wird. Und jetzt funkt dieser Wolken dazwischen. Und am Anfang hat mich das vollkommen verwirrt. Jetzt habe ich die Szene nochmal geschaut. Es ist jetzt klarer. Ja. Und Neptun, also Lamia sagt, dass der Einfluss von Dracul auf die Menschen jetzt tatsächlich erlischt und Neptun stürzt zu Boden. Ich gehe mal davon aus, jetzt ist sie gut, aber sie ist wahrscheinlich noch ein Vampir, oder? Keine Ja, also Ahnung. wenn, es ist jetzt ja so, Dracul wurde vernichtet sozusagen, also in die Unterwelt verbannt. Das kommt halt, wie Ja. gesagt, erst, wenn er nicht tot ist. Und das bedeutet, dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, dass sein Einfluss auf die Menschen halt nicht mehr vorhanden ist. Also, dass Ja. somit seine Welt und somit auch die anderen beiden keine Vampire sind. Wobei, Damit wäre Neptun jetzt auch wieder Neptun. frei. Genau, wie Taxidermy ist halt auch. Der kommt gleich auch nochmal Okay, und ja. singt ein Lied, weil Ah, man ihn den habe vergessen ich hat. ganz vergessen, das stimmt. Aber der hat sich ja auch nicht wirklich feindselig gezeigt, oder? Nee, irgendwie hat er gar Hat nichts er die gemacht, Seiten das stimmt. gewechselt? Ja. Der Auftritt von Tuxedomas ist sehr gut. Aber also Death Walken ist nicht wirklich. Also er ist so kryptisch. Er sagt, Berserk, jetzt wird unser Plan umgesetzt und keiner weiß, wer was tut. Und Berserk ist eigentlich in der Szene ansonsten gut, wo er sagt, Lamia, Lamia, darf ich jetzt endlich alle töten? Darf ich jetzt wirklich? Und als er darf, dann kommt sofort Tuxedo-Mask und mit einem Haufen Shit-Talking über sein Schwert. Ja, auf jeden Fall, Und das genau. fand ich eigentlich total witzig, weil die beiden haben total einen Schwertboner und müssen sich jetzt total die reden die ganze Zeit nur über Schwerter und haben eigentlich nur sich selber und ihre Schwerter im Kopf. Und das wäre ehrlich gesagt auch lustig gewesen, denen noch etwas mehr Zeit zu geben. Aber andererseits muss ja Tuxedo Mask auch nicht die Mädels hier in den Schatten stellen. Aber er muss noch mal kurz erinnert werden, aha, den gibt es auch noch, der ist jetzt auch wieder gut, deswegen darf er ein Lied singen und danach Ein sehr geht schönes es ja auch Lied. zur Sache. Ich habe nicht aufgeschrieben, welches. Ich habe aber aufgeschrieben, dass es schön war. Royal oder loyal, kommt darauf Ja. an, wie man das übersetzen möchte. Ich habe auch inzwischen, also das ist wirklich ein sehr guter Tuxedo Mask. Ich habe inzwischen Ich liebe eine ihn auch. differenzierte Meinung, weil ich denke, er ist kein guter Mamoru, aber er ist ein sehr eleganter Tuxedo Mask und sehr energisch und er hat 10-mal mehr Augen für Berserk, als er jemals für Usagi hatte. Und das ist schon lustig auch irgendwo. Naja, also die Szene ist kurz, bringt einfach noch mehr Eskalation rein, weil das brauchen wir hier. Wir Genau. brauchen einfach hier, dass es vorangeht. Wir hatten eine Menge Eskalation. Wir hatten Dracul, der stirbt. Wir hatten eine Neptun-Uranus-Szene. Dann hatten wir eine Lamia-Berserk-Vulkan-Szene. Wolken-Szene. Jetzt taucht Tuxedo Mask auf. Und naja, es kommen einfach immer mehr Leute dazu und es passiert einfach immer mehr. Und das ist schon gut. Und jetzt kommt eine richtig super Senshi-Szene, Na. wo sie erklären, Gut. dass sie nicht für die Wofür sie perfekten kämpfen. Menschen kämpfen, sondern für normale Menschen. Und damit meint Ja. sie auch sich selber. Und das finde ich klasse. Das stimmt. Wie heißt das Lied? Ich hätte mir echt die Lieder aufschreiben müssen. Danach kommt Feier. Feier ist auch super. Das kommt danach. Ja. Da müsste man noch kurz sagen, dass sie auch erst nochmal Chibi Moon aus den Tanks rausholen. Die ist ja auch gefangen genommen worden. Ah. Weil es ja wieder das Gerede war, Chibi Moon hat den reinsten Sternkristall, Ja. was ich nicht nachvollziehen kann, aber ist nun mal so. Und die befreien sie jetzt auch erst noch und dann kommt halt das Feierlied. Eigentlich von jetzt an hat jeder nur noch super gute Szenen. Ich finde, jetzt kommen nur noch Highlights. Die Sailor Senshi, die erklären, wir sind nicht perfekt, ihr seid nicht perfekt, wir kämpfen für euch, wir kämpfen für uns. Berserk und Lamia machen irgendwas Tolles, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht was, aber ich halte sofort. Also die machen irgendwas Tolles. Sailor Planet Attack. Ich liebe Sailor Planet Attack. Wir haben eine Folge ja veröffentlicht über das Attacken-Ranking. Und ich liebe eben Sailor Planet Attack, weil sie alle zusammen. Aber leider Ah. eben nicht gegen Berserk oder Lamia, wo es Das wirklich ist das was Problem gebracht jetzt. hätte. Weil jetzt versetzen sie ja Berserk so in Rage, dass er jetzt quasi gar nicht mehr denkt und nur noch auf Angriff los ist. Und das finde ich auch interessant. Jetzt sagt Lamia ja auch, deswegen hat Dracul euch ja gewarnt, greift ihn nicht an, jetzt kann ihn keiner mehr halten. Auch ich kann euch nicht mehr helfen. Das fand ich auch nett, dass jetzt, nachdem Dracul tot war, war für sie ihre Mission auch nicht mehr ganz so klar. Ich kann euch auch nicht mehr helfen. Also hätte sie sich jetzt vielleicht durchaus auf die Seite der Senshi geschlagen, der Dracul jetzt Komm, Lamia da lacht sich war. doch eins bei der Stelle. Also komm. Tut mir leid. Haha, da wäre sehr zu, wenn ihr mit dem fertig werdet. Ich kann euch da nicht helfen, selber schuld. Hihi. Also ich Deswegen geht sie fand es nämlich eine auch weg. gute Lamia-Szene, gerade weil es eigentlich fies ist zu sagen, ja, daran seid ihr jetzt selber schuld. Stimmt ja aber. Die haben ja auch nicht zugehört so richtig, ne? Die Sailor Auf Planet jeden Fall. Attack. Ja, also Die kann, sie wird ja auch nicht vernichtet. Also, die kommt zwar nicht mehr vor in den Musicals, aber sie lebt auf jeden Fall noch. Die ist jetzt weg und die müssen mit dem Berserk alleine fertig werden. Und Die den. Manages werden leider getötet von der Sailor Planet Attack. Und die waren Leider. nicht so nervig wie die anderen Hampel, die wir immer kriegen in den anderen Mews. Sie konnten gut tanzen. Sie hatten vor allem zum Schluss sehr lustige Sachen. Sie haben Zum Schluss stimmt. ein, sie haben, sie haben, also wenn sie andere imitieren, wenn sie Tuxedo Mask imitieren, wenn sie Dracul imitieren und Ja, so. das ist Das ist genial. sehr, sehr lustig. Und gut, irgendwo muss man jetzt so anfangen, die Bösewichte zu dezimieren. Und mein Ist er halt nächster, tot, macht nichts. von wegen lauter Höhepunkte. Mein nächster Eintrag ist Lamia, halt die Klappe. Es kommt irgendeine Off-Erzähler-Sache von Lamia, die ich nicht gebraucht hätte und ich weiß auch nicht mal mehr, worum es ging. Das war schon, das war, als sie gesagt hat, für die Ewigkeit ohne ein voll Glückseligkeit schlagendes Herz, das ist das Los eines Dämons. Das war aber schon davor gewesen. Weil jetzt ist Lamia ja schon weg. Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, Lamia tut sich auch unnötig leid, meiner Meinung Das ist halt die nach. Ästhetik des Musicals. Man muss nochmal betonen, die Vampire sind ewig und man muss es irgendwie rechtfertigen, dass die halt so böse sind und deswegen leiden die ganz doll und das muss man immer wieder betonen. Klar hat man schwer, aber als Dämon, aber ja, mein Mitgefühl ist nicht ganz so. Ich mag ja normalerweise die Bösen, aber und Lamia ist toll, aber das ist ich. Ja, ja gut. Also das hätte ich, wie gesagt, da auf diese Mitleidsgeschichte steige ich nicht gut ein. Moon Crisis Make-up. Noch ein Power-up. Ah, jetzt kommt noch ein Tritonal Sailor Moon. Und jetzt kommt Fire. Und Fire ist richtig gut. Ein richtig Liebe gutes Feier. Song. Und die Choreo ist klasse. Das ist so, es gibt so einen bestimmten Stil, den die alten Mews haben. Und das hier Genau. ist wirklich Peak Mew für die alten Mews. Es ist eine tolle Choreo, aber die Lichteffekte sind grauenhaft. Ich Ist auch mag an den es. Nebel, glaube ich, den sie mit einwenden, ne? Sie Einblenden. blitzen eine Menge rum und das stresst mich immer ein bisschen. Aber ja, und das würde ich halt, also Fire, gerade diesen Song und diese Choreo, das würde ich gern mal in DVD-Qualität sehen, weil das Ja, ist das sehr, sehr stimmt. schön. Also es gibt ja Und später unter Marina Moon gibt es ja nochmal Feier in dem 10-jährigen Geburtstagsspecial. Das gibt es auch auf DVD-Qualität, aber es ist halt eine andere Sailor Moon und ich finde, dieses Feier, das gehört einfach zu Miyuki Moon, weil, weiß auch nicht, das ist einfach so ihr Lied. Also das ist einer von den besten Kampfsongs auch inhaltlich. Der Text einfach ist mal gut. Also wirklich Hat auch ein. lange gedauert, bis ich den richtig übersetzt hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil sie steigen zu den Sternen und kämpfen und das ist schon gut. Also die Dinge, die sie da beschwören, Blitze und Feuer und das ist alles sehr schön. Dann eine kleine Eskalation, weil wir kriegen Eternal Chibi Moon. Es ist zum Glück auch, es fügt sich nahtlos in die Choreo ein, es fügt sich nahtlos ins Geschehen ein. Zum Glück, ja. Ja. Also, ja, ich habe mich ja ausgelassen in Länge und Breite darüber, dass ich es nicht mag, wenn hier kleine Kinder auf der Bühne sterben müssen und auch wenn ich weiß, Also sie dass sie kann's. wiederkommen. Man hätte sie einfach nur fangen können und verstecken und das hätte gereicht. Das ist Ah, sowas. das Musical schreit halt Drama, Drama, Drama, ne? Ja, ich mag sowieso kein Character Death und schon gar nicht, wenn sie so klein sind. Das. Von daher, schön, dass sie wieder da ist, aber ich bin da immer noch etwas grummelig, dass ich mir erstens Chibiusa überhaupt antun musste und dann auch noch so. Naja, Darf ich aber ganz kurz anmerken, wie ja. cool, wie gut sie tanzen kann und was, Ja. also Oh! für ihr Alter und wie die bei der Choreografie mithalten kann. Ich finde das beachtlich. Sie ist unfassbar und sie wird auch nie müde. Zum Schluss im Curtain Call, die hüpft noch wirklich Meter hoch, wenn sie auf die Bühne hüpft und wieder runter. Endlose Energie. Und sie ist richtig gut. Ja. Ja, also ich finde das, ich muss sagen, ich finde es echt beachtlich. Also ich, Ja. auch bei den anderen nicht das beachtlich, diese ganzen Ja. Choreografien, aber bei so einem kleinen Mädchen, ne? Ich habe noch keine Gut ab. schlechte Chibiusa-Darstellerin gesehen. Sie sind super. Es ist wirklich Mich auch. klasse. Ja. Jetzt kann ich echt sagen, da gab es keinen, die ich nicht mochte. Muss ich sagen, das ist in echt sind die immer super. Und Ja, genau. hier hat ja auch, mein Chibiusa hat hier in dem Musical schöne Hotaru-Szenen, das ist auch süß. Ja, das stimmt. Starlight, Honeymoon, Double Therapy, Kiss und Berserk wird tot geküsst. Ja, da würde ich auch sterben, glaube ich. therapeutisch getötet, naja. Schade, aber es war klar, dass er das nicht überleben wird. Und Am Ende, jetzt hat Miyuki noch einen ganz kleinen Talk, wo sie nochmal über Licht und Schatten spricht. Dann kommt auch schon mal der Moonlight. Also, ich habe da auch was notiert, eine Anmerkung, weil sie auch darüber redet, wie sehr sie ein normales Leben will. Und das mag ich, dass sie nicht sagt, ich möchte total die Prinzessin sein und bla. Dieses ganze Prinzessinnen-Ding, ich meine, ich lebe nicht in einer Monarchie und für mich ist das eben nicht das Höchste, was der Mensch sich wünschen kann. Und dass sie ein normales Leben will, ist einerseits schön. Aber was dann hier nicht passt, ist, dass die Inners nichts dazu sagen dürfen, weil die hatten einen ganzen Arc darüber, was sie eigentlich vom Leben wollen und nicht kriegen. Und diesen Arc hätte man hier gut abschließen können, wo sie sagen, ja, wir freuen uns auf alle Dinge, die wir in unserem normalen Leben noch eines Tages werden tun können oder so. Und auch die Outer Senshi hätten da noch was dazu sagen können. Setsuna ist ja eine, die wirft sich 200%ig in das normale Leben. Die kennt ja gar nichts. Das ist super. Und na gut, also Uranus, also Haruka und Michiru waren noch nie normal und haben auch noch keine normale Minute in ihrem Leben gehabt. Und die, wenn sie versuchen, sich als normale Leute irgendwo einzuschleichen, das geht, das ist irgendwie nicht möglich. Aber eigentlich finde ich, dass alle Senshi hier auch was hätten sagen sollen. Und dass es hier nicht nur darum geht, was Usagi will, sondern und die Senshi sind nur Dekorationen, stehen hier mit gezogenen Waffen und setzen durch, was Usagi will, oder wie? Man muss nur sagen, das ist halt so eine Eigenart der Musicals, ne? Dass halt ganz zum Schluss eigentlich immer noch mal Sailor Moon eine kleine Rede bekommt. Das ist normalerweise auch schön. Sie sagt meistens auch schöne Dinge. Sie ruft manchmal das Publikum dazu auf, im Leben einfach besser, das Beste zu wollen und Gutes zu tun oder ja, also das hier fand ich sehr oberflächlich von Usagi, muss ich schon sagen. Endlich wieder schicke Klamotten und mit meinem Freund ausgehen und nicht mehr hier immer diesen Scheiß. Sie ist süß, die Schauspielerin. Sie macht es süß. Aber weil wir einen ganzen Arc hatten und der Arc war sowieso sehr unnötig, aber weil die Inners einen kompletten Arc darüber hatten, was sie vom Leben wollen, hätte das einfach nochmal kommen können. Und Lamour, Lamour, Moonlight ist ein Schlusslied und es ist langweilig. Es ist ein schönes Lied. Das muss ich auch Aber. sagen, aber ich überspringe es meistens, weil ich Ja. denke, wir hatten gerade erst Feier, wozu brauchen wir denn das jetzt eigentlich Eben. noch? Es ist kein Schli Also es passt auch nicht vom Text. Es ist wahrscheinlich auch eins aus einem anderen Mew. Es kommt mir auch entfernt bekannt vor. Das war halt auch aus dem zweiten, wie heißt denn das nochmal? Ich weiß es gerade gar okay, nicht. Okay, dann habe ich es gesehen wahrscheinlich. Aber es passt hier nicht her. Und ja, ich meine, es ist schön, aber man braucht das jetzt nicht unbedingt. Ja, ne? Es ist ja immer schön, wenn sie singen und tanzen, aber das passt irgendwie nicht so hin. Das ist ein bisschen der Fluch von diesem Mew. Das kommen wir nachher, machen wir nachher die allgemeinen Anmerkungen. Wenn sie Lieder aus anderen Mews holen, manchmal ist es super und manchmal eben nicht. Und jetzt kommt diese Schlussszene nochmal, nachdem als Happy End für alle gab, kommt in der Krypta eine Szene. Ich habe davon absolut null gerafft und ich habe es dann durch die Podcasts von anderen, die da noch irgendwas erklärt haben, und ich habe es schon wieder vergessen. Aber das ist einfach so ein Foreshadowing auf das nächste Mew, oder? Genau, ja. Genau, das ist einfach nur, dass das Kleid nochmal rot glüht von der echten Lefay. Und da wird wahrscheinlich nochmal jetzt daran erinnert, aha, die neue Lefay ist jetzt ja auch weg, die ist ja auch nach Transylvania. Wahrscheinlich erzählen, aha, dein Papa ist leider jetzt nicht mehr da. Mhm. Und das könnte natürlich dann halt auch bedeuten, ja, also der Kampf ist noch nicht vorbei. Auch wenn der Berserker besiegt ist. Ja. Ja. Ich denke gut, mal, das ist dann sehr schnell vorbei zum Glück. Und dann kommen die guten Teile. Da kommt der Curtain Call, der ist sehr schön. Ja, ich finde das auch sehr niedlich in dem Curtain Call ganz zum Schluss. Wenn nochmal alle auf der Bühne sind, dann geht ja auch Jim, weil die ja auch im Musical davor haben, die ja auch schon Papa und Tochter gespielt, der war eher King Endymion und sie war ja auch schon, sie hatten eine sehr enge Bindung, die beiden. Das ist so niedlich, wie er sie auf den Arm nimmt dann. War das bei mir auch? Dann habe ich es verpasst. Aber es ist schön. Uranus und Neptun umarmen sich. Ami und Rei haben eine total süße Szene miteinander. Einfach so eine kurze Freundschaftsdynamik. Rei und Minako haben eine kurze, halt kurz die Hände, wenn sie sich freuen. Ja, das finde ich auch süß. Lauter solche, so kleine Charaktermomente für viele. Es ist schön. Ich muss auch sagen, diese Inners, die waren sehr close auch, ne? Die haben sich auch alle sehr gut verstanden, sind ja immer noch alle in Kontakt. Das merkt man auch, dass die wirklich alle eine gute Chemie zusammen hatten. Ja, ja. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist so schön, ein Curtain Call. La Solje, wenn es sein muss. Und dann kommt das bessere Lied. Sailor Solar Miracle Make-up. Ich liebe dieses Lied. Es ist ja, genau, das hatten wir auch schon mal im Musical. Das haben wir auch nochmal als Zugabe. Es ist ja auch selten, dass sie eine Musical-Nummer, die sie halt im Musical hatten, nochmal dann als Zugabe geben. Ist das hier original aus diesem Mew? Ja, die haben das ja auch gesungen. Ja, ja, also sie haben es im Musical, aber es ist keins, was sie aus einem anderen Musical reingeholt haben, oder? Das gab es auch schon in dem, ich glaube in 95 war das. Okay, gut möglich. Ich bringe sie durcheinander. Deswegen habe ich dich, weil du weißt alles. Ich finde auch nicht, aber ich finde das der Hammer, ja, der so viele Namen sich zu merken, Lieder und Darsteller und immer zu wissen, ja, das ist, man sieht, du schaust die wesentlich mehr und kannst du das alles merken, aber das ist schön. Also Solar Miracle Make-up ist eine gute Wahl, ein gutes Lied und ja, es ist einfach, und der Nachspann ist auch nochmal schön. Genau. Okay. Und sind wir durch damit? Ja, genau. Wow. Und für mich war wirklich die Überraschung, dass ich dieses Mew mag. Weil ich habe dich gehört, du bist begeistert. Ich weiß, Sailor Cat liebt es, so wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ein paar Leute, die es mögen. Aber die ersten Infos, die ich über diese Dracul-Mews hatte, waren oft, dass es nicht so schön ist. McIsaac halt sehr mag düster, sie ne? auch, der YouTuber. Aber es ist Ich war wirklich auf das Schlimmste gefasst. Und es gibt natürlich Dinge, die ich nicht mag, aber als gesamtes Mew ist es gut. Die Schauspieler fantastisch, die Musik sind super, die Choreografien sind super. Es gibt auch eine Handlung, die einem relativ gut erklärt wird. Und es kann schon sein, dass es in früheren Untertiteln nicht gut erklärt war. Ja, das ist einfach, wenn man mal so ein Vergleichsgucken machen würde, ich glaube, da, also den englischen Sub, an dem man halt als Vorlage benutzt, zum Beispiel der von Mistream und Sea of Serenity, die sind wie Tag und Nacht, also das sind teilweise komplett andere Sätze, komplett anderer Sinn, wo man sich auch so denkt, habt ihr das jetzt her? Warum übersetzt ihr das so und die anderen übersetzen das so? Also deswegen an alle, die da gerne auf Englisch gucken, ich würde auf jeden Fall die Untertitel von Sphere of Serenity nehmen, weil die sind sehr viel akkurater als die von Mystery, muss ich leider sagen. Da würde ich, wenn wir das nächste Mew schauen, würde ich gerne am Anfang, wo wir dich nicht mehr vorstellen müssen, mal ganz ausführlich drauf eingehen über Untertitelversionen und wie du zu deinen Untertiteln kommst, wie du übersetzt, wie du das alles machst. Weil ich kenne ja jetzt wirklich nur das hier und das hat mir schon mal sehr gut gefallen und vielen, vielen Dank, weil wir verdanken wirklich allen Leuten, die Untertitel machen, die gesamte Mew-Erfahrung. Ich habe ein paar Mews Raw gesehen, die neueren, also im Originalton und man muss wirklich verstehen, was geredet wird, weil die Mews sind relativ komplex und relativ nuanciert immer. Und gerade hier ein Mew, was so viel Worldbuilding macht wie dieses hier, das hilft schon sehr, wenn man versteht, was geredet wird. Wie gesagt, also ich habe jetzt auch das auch nochmal bearbeitet, das kannst du auch auf dem MyDeepSea-Account nochmal finden, das hat mich vor 3 Tagen da halt gelöscht. Und es ist nicht viel, was ich geändert habe, aber so ein bisschen und vor allem auch die Tippfehler, die haben mich sehr aufgeregt. Die was? Und die sind jetzt auch raus. Die Tippfehler, ach ich hatte so ein paar Tippfehler teilweise die drin. Die haben mich jetzt nicht gestört, aber okay. Ja. Zerstört das Gesamtbild. Ich weiß, dass du ein großer Fan von der Usagi bist. In diesem Mew, von der Usagi-Darstellerin. Genau. Und meine absolute Lieblings-Sailor Moon. Ich mag die Schauspielerin, die ist sehr liebenswert. Ich mag aber die Charakterzeichnung vom Drehbuch von Usagi hier nicht so. Genau, das hattest du schon mal erwähnt. Weil sie so abhängig ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Usagi darf auch mal schwach sein. Die muss ja nicht immer stark sein. Ich finde, sie ist ja immer noch ein Mensch. Phasen haben, wo man halt sich nicht ganz sicher ist, wer überhaupt. Und sie wächst ja auch an der Sache. Zum Schluss ist sie ja dann auch, da reißt sie sich ja auch zusammen und ist dann wieder die typische Usagi, die Welt liebt und sie retten kann. Ja, das ist auch vielleicht einfach nur eine Frage von, was man bevorzugt. Ich mag schon, wenn Usagi auch mal Angst hat, wenn Usagi sagt, das ist alles viel zu viel, ich schaffe das nicht. Oder sagt, das ist zu tragisch, was hier passiert. Oder auch am Anfang an, wenn sie sagt, ich will jetzt tun, was ich will. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, was eigentlich mit dieser Beziehung mit Mamoru, ob das wirklich trägt und läuft. Aber ich finde einfach, in der Mamoru-Usagi-Dynamik sollte Usagi die Emotionen liefern und nicht diejenige sein, die emotional von Mamoru braucht. Weil Usagis Ding ist doch eigentlich, Freundschaft und Liebe geben zu können und nicht davon abhängig zu sein, dass andere ihr das geben. Deswegen, die Paardynamik, halt, betrachtet, ne? Ja, die Paardynamik macht eigentlich Mamoru zu einer Elternfigur und Usagi zu einem Kind. Und das mag ich nicht. Also sie sind als Paar nicht so schön. Er ist ein guter Tuxedo-Mask, er ist ein super Tuxedo-Mask, aber die Mamoru-Usagi-Dynamik ist schon vom Drehbuch nicht schön. Ansonsten ist Usagi hier sehr süß. Ja. Wie gesagt, ich liebe sie auch und sie ist im Allgemeinen auch, glaube ich, eine ziemlich beliebte Sailor Moon und zu Recht, muss ich sagen, weil sie, ich sage immer, sie spielt es nicht, sie ist es wirklich. Ja. Also man fühlt ihre Emotionen einfach so auf der Bühne. Es ist sehr echt. Und ich mag sie mit Chibiusa. Von der Dynamik, wie sie streiten und sich doch versöhnen. Und das ist auch schön. Streiten können die sehr gut. Wenn Chibiusa in Not gerät, dann ruft sie nach Usagi und nicht nach Mamoru. Das fand ich schon schön. Und wann immer sie auf der Bühne das sind, stimmt. Das passt sehr gut. Ah, sie haben auch schöne Szenen. Und die Charaktere generell, alle gut. Ja, also bis auf die Mamoru-Usagi-Dynamik. Ich hätte gern mehr Text gehabt für Neptun. Weil Uranus und Neptun sind ein richtig eingespieltes, gutes Team. Sie sind super als ein Duo, sie sind super mit den anderen, aber das wird alles sehr dominiert von Haruka. Das finde ich auch schade, das liegt halt auch an der Schauspielerin, die war halt damals schon ultra mega beliebt und die hat immer mehr Text bekommen als ihre Neptun. Ja. Das finde ich auch ein bisschen schade. Man hätte das ein bisschen ausbalancieren sollen. Neptun ist generell, sie ist ja sehr wichtig hier. Weil sie ihren Arc hat, dass sie gebissen wird, dass sie kontrolliert wird von den Vampiren, dass das Ganze, Das Ganze hätte sich auch, finde ich, gravierender auswirken sollen. Normalerweise, wenn ihr eine Seelenkriegerin was passiert, naja. Aber ansonsten auch die Bösen sehr gut besetzt. Die drei Hauptbösen, perfekte Darsteller, sehr charismatisch, alles super. Der Dracul-Darsteller ist super. Der hat die schönste Stimme. Stimmt. Ja, Yuta Mochizuki, den Ja. kennen ja viele halt auch schon als Tuxedo Mask oder halt später als King Ja. Endymion. Und ich weiß nicht, der kann das einfach, Ja, ne? Der ja. steht auf der Bühne und er kann es. Und das ist eine ganz neue Seite von ihm. Und das kann er auch. Ja, also ich kann dieses Mew empfehlen. Man und ich, ja, ich denke, die Vampir-Fans kriegen hier eine Menge Mythologie, mehr als man haben muss, meiner Meinung nach. Aber wenn man da, ja, wenn man eben sehr viele Vampir-Dinge schon mag, dann kann man das hier. Ich glaube, man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, wer hier die Bösen sind, was sie können, was sie wollen. Also ich bin wirklich froh, dass du das Musical vorgeschlagen hast und dass du das unbedingt sehen wolltest. Ich hätte mich sonst nämlich Ja. nochmal gedrückt. Ja, gut, ne? Also, ich muss sagen, wie Ja. gesagt, die Inners kommen, finde ich, sehr gut rüber. Also die Ja. hatten ja schon in dem Kaguya-Shima den letzten Musical zusammen. Und, wie lange ist das jetzt? 2 Stunden? Da kann man natürlich nicht ganz so viel auf Charakterentwicklung hoffen. Aber ich finde, die haben schon sehr viele gute Szenen bekommen. Und auch die Dynamik stimmt einfach bei Ja. denen. Und deswegen, also, ich kann wieder nur sagen, es sind meine Lieblings-Inners, alle. Wie sie da sind. Also einmal Hisano Akamine als sehr, sehr gut. Ich finde, die ist nicht so überzuckrig und man kauft ihr dieses intelligente und aber auch unsichere total ab. Dann haben wir Erikanda als Sailor Mars. Die finde ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Anime habe ich mit Rei so meine Probleme, weil sie mir einfach teilweise zu gemein ist. Und Eri hat diese Balance zwischen ich bin wirklich auch trotzdem nett, das macht sie ganz gut. Dann Emi Kuriyama als Jupiter. Ja, da kann man auch nicht meckern. Als richtiger Jupiter-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mit ihrem Charakter nicht immer so ganz klarkomme, aber Emi macht das auch toll. Und dann auch Naruto, da bin ich auch, ich will nicht sagen alleine so ein bisschen, aber alle stehen halt sehr auf Ayumi Murata als Sailor Venus und ich bin da so die Einzige, die halt Nao als Favorite hat. Die einfach Stimmlage her, sie ist halt nicht so quietschig, aber trotzdem ist sie so, sie ist halt Minako, sie ist bekloppt. Ja, sie ist ein bisschen Und extra und das ist sie hier auch in diesem Mew und das Auch in passt. den Hintergrundszenen macht sie das, also im Ja, Hintergrund macht sie ja. manchmal so eine Scheiße und man so denkt, ja, du Ja, passt schon wirklich. es passt. Ich finde auch. Ich finde auch, das kriegen die Mews ganz gut hin, dass eben Rei, wenn sie genervt ist, dann schimpft sie. Und auch die Jupiter-Sachen. Weil auf der Bühne sieht man eben oft eine richtig gute, dynamische Jupiter-Szene. Und Makoto, die denkt, sie sollte nicht so, also dass man sie nicht mögen wird, wenn sie zu stark ist. Das wird meistens in den Mews nicht gebracht oder dass sie nicht weiblich genug wäre. Und sie als Teil des Teams, als der dynamische Knochenbrecher des Teams oder als eine, die ja sehr viel kämpferischer schon ausschaut, das passt. Und sie will kochen lernen oder sie will zum nach China und dort kochen. Wow. Und das sind alles schöne Dinge. Und da hat sie aber Also auch, sagt er auch. ja, Biss und Ehrgeiz nicht, ich will zu Hause sitzen und kochen, sondern nein, ich will Karriere Welt und machen. kochen, Ja. genau. Und das Und sie ist sagt schon ja auch, das klasse. Kämpfen ist nichts für mich. Das ständige Kämpfen ist nichts für mich. Und das unterstreicht ja eigentlich auch mal nochmal die Sache. Sie kann zwar kämpfen, sie ist sehr stark und sie kundet sich auch mal, aber sie möchte lieber wirklich Mädchen sein und kochen und ihren Blumenladen haben. Und ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ganz schön. Ja. Ach, ja, es hat gepasst. Meine Lieblings Makoto ist von La Reconquista, also die ersten drei neuen. Yuta Takahashi. Ja, die kannte ich eben schon, die Schauspielerin von Kamen Rider Kiwa, und So. sie hat da auch eine sehr, sie ist Vampirjägerin dort in der Serie und hat eine ganze Menge Action-Szenen und es passt. Sie kann jetzt, sie bringt die Dynamik mit und also sie bringt die Action-Dinge mit, aber sie bringt eben auch Singen und Tanzen und sie ist sehr süß und hat ein tolles Lächeln und das hat gut gepasst, aber sie ist eben ein bisschen älter und hier hatte ich den Eindruck, Stimmt. dass die Inners alle etwas jünger aussehen, das hat auch gepasst. Nee, also ganz ehrlich, die Yuppetal, also die Inkuriyama, die ist da gerade 17 gewesen, die war natürlich sehr, sehr jung, aber alle anderen sind über 20, also Okay, Mercury, Mars ja. und Venus. Ja. Das ist okay. Also sind Moon Es und Yuppetal eigentlich die beiden, ist die auch eher wirklich am ehesten schockierend, in wenn man Kontakt so ganz junge Darstellerinnen hat und denkt, oh Mann. Ja, Na, das finde ich nämlich auch. Ich das ist finde schon. lieber ein bisschen älter, dann können die Ja. auch wirklich was. Und die machen das schon schön. Weil ein 2,5 Stunden langes Musical, jeden, also so viele Abende, das ist nicht wenig und nicht wenig, was man da können muss, ja. Negativ haben wir schon gesagt, die Effekte war ich wirklich kein Fan. Das ganze Licht geblinke ja manchmal mit den Lidern und wie lausig die Effekte umgesetzt werden. Aber das ist ein Ding, was die anderen Muse auch machen. Da haben sie, also die viele andere Muse machen das auch. Hier haben wir ein bisschen Ja, ich glaube, Bühnenbild. Ja, sag, nein, sag du. ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, auch beim Wall Shaking. Da hat es aber, glaube ich, irgendwas explodiert. Kann das sein? Ich Oder war das weiß echt nicht mehr, aber nur? das kann, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war echt bei Kaguyashima das letzte Ja. Mal, dass sie da so sich Mühe mit den Effekten gegeben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die besten Effekte fand ich im ersten Musical. Da hatte ja auch Sailor Mars ein bisschen Feuer und Mercury. Fand ich das eigentlich am besten, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen, von und den Effekten her. wenn man Dinge projizieren kann auf eine Bühne, dann könnte man auch Attackeneffekte projizieren. Wäre Ja, das stimmt. möglich. Das haben sie in den Neu das haben sie bei das Pferd. Neun machen sie das, das In den stimmt. neuen machen sie es für manche Dinge, dass sie es einprojizieren. In den alten gab es auch mal Dinge, die einprojiziert wurden. Da hätte man mehr machen können. Oder auch mehr mit Effekten generell. Ja, meine Aber Priorität lag halt jetzt eher auf der ja, Story als auf den. eben, man muss sich hier eben mit der Musik, man muss sich alles aus der Musik und den Schauspielerinnen ziehen. Ja, also und die Musik und die Darsteller sind eben auch das Highlight in diesem Musical. Das finde ich nämlich auch. Also es ist Ja. echt ein gutes Allgemeinpaket, Und ich komplett. finde auch, man kann es, weil ich kenne die beiden Nachfolgemus noch nicht. Man kann es einzeln sehen. Man hängt jetzt nicht irgendwie mit einem Cliffhanger oder so drin. Ich könnte dieses eine Muse sehen und wäre zufrieden und hätte, wenn ich die Gelegenheit nicht hätte, das nächste zu sehen, dann wäre dieses als alleinstehendes Musical auch ein gutes Musical. Ja. Und das finde ich Es krie gibt da den Vorgeschmack, es könnte weitergehen, aber man Ja. muss es nicht unbedingt weitergucken. Und das haben sie gut hingekriegt. Also, bei allen, es ist zu lang, es ist viel zu lang. Man hätte sehr viel weglassen können. Und ich glaube, ja, ich habe es schon mal hier in dieser Vorepisode gesagt, dass ich es nie am Stück schaue. Dass ich es immer nur maximal 1 Stunde am Stück schaue. Das ist der ideale Rhythmus dafür. Dann wird es nicht zu viel. Das Dann, nächste wird auch wieder sehr, sehr lang, weil die haben halt ja. eine sehr komplexe Story und die müssen sie halt irgendwie unterbringen. Ja. Ja, wir Und hatten hier ich viele finde es auch Dinge, ein die bisschen waren nervig. nicht Story, die Zaubernummer und solche Sachen haben die Story nicht bereichert und hätte man auch lassen können. Und das war also der Kritikpunkt, den ich eben am meisten gehört habe, ist, es ist so lange. Und ich kann also den Neuzuschauern, die zum ersten Mal in dieses Mew einsteigen, kann ich ermutigen, von Anfang an mal einzuplanen, eine Pause zu machen, wenn es viel wird. Und es lieber zweimal zu schauen in kleinen Abschnitten, als einmal das ganze Ding und dann hinterher ist man erschlagen von diesem Mega-Mew. Und es ist sehr schön, wenn man echt nicht sich nicht ärgern lässt davon. Wie von der Länge. Also ich habe es wirklich gerne geschaut. Jedes Mal, wenn ich es geschaut habe, war es schön. Schön. Da freut man sich auch, dass die Subs gut ankommen. Ja, also vielen, vielen Dank, Leni, für die Subs und für das, dass du Zeit zur Verfügung gestellt hast, weil wir hatten hier auch einen Haufen technische Probleme. Du hattest viel Geduld und es hat super Spaß gemacht und Mich auch. wir werden dich auch wieder hier haben. Wir machen weitere Episoden, also die Zuhörerschaft kann sich schon freuen. Wir machen weitere Seramuse, die anderen Dracools. Wir haben auch noch ganz viele Themen, die wir machen wollen. Und da kriegen wir schon irgendwas hin. Dann danke, dass ich dabei sein durfte überhaupt. Ja, sehr gerne. magst du noch mal wo man dich online findet und deine Sachen sagen? Genau, also die ganzen Musicals, die es mit deutschen Untertiteln gibt, die ich auch teilweise selber gemacht habe, aber nur teilweise, findet man auf YouTube unter My Deep Sea zusammengeschrieben, also dann unter auch auf YouTube und auf Tumblr Grace My Heart auch alles zusammengeschrieben und da mache ich so Cover, nicht sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe Spaß daran und ja, auf Tumblr auch ganz viel Ceramio und was mir da gerade so in den Sinn kommt. Ja, super. Und ich liebe deutsche Cover und die müssen ja nicht professionell daherkommen, aber man kriegt ein Gefühl für das Lied, ein neues, das man vorher, man denke ich, erfasst ein Lied einfach besser auf die Art. Und ich habe sehr viele Lieder entdeckt, weil ich eine deutsche Coverversion davon plötzlich sehr mochte und das Lied vorher nicht so sehr. Also von daher. Also ich habe nur ein paar Deutsche, ich habe vorwiegend Japanisch, aber auch ein paar Deutsche, das Ja, stimmt. okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!